Peter hat ganze Arbeit geleistet und eine kleine Hip-Hop-Basisausstattung für sich und seine Brüder gekauft. Ich fühle mich schon wie ein Rapper jetzt. Rapper oder wie heißt das noch? Rapper? Ein Hip-Hop-Rapper? Nee, irgendwie heißt es so ähnlich.